Einer der Helden des Talis, der Brite Chris Norman, der mithalf, den Angreifer zu überwältigen, deutete es bereits an. Der Mann war zwar bis an die Zähne bewaffnet, aber nicht besonders muskulös. Er war relativ klein, dünn. Ehrlich gesagt, wenn er mir anderswo begegnet wäre, hätte er mir keinen Schrecken eingejagt. Er sah nicht besonders stark aus. Norman, ein mittelgut gebauter Engländer, hätte Ayub Kar, den Mann aus dem Zug, ohne dessen Waffen vermutlich spielend überwältigen können. Die Anwältin, die dem mutmaßlichen Täter bei seinen Vernehmungen durch die Antiterrorstaatsanwaltschaft zur Seite gestellt wurde, zeichnet ein ähnliches Bild des Marokkaners. Wenn man ihn so anschaut, er ist ganz klar ein Obdachloser. Als ich ihn das erste Mal zu Gesicht bekam, hatte er nur eine kurze Hose und ein Krankenhemd an. Seine Kleidung war ihm ja abgenommen worden, weil sie untersucht wird. Ich konnte also sehen, dass er wirklich unterernährt ist. Unterernährt, mager und verstört. Ihr Mandant verstehe die Aufregung um seine Tat kein bisschen, erzählte Sophie David dem französischen Sender BFM TV, als sie ihn damit konfrontiert habe, dass es Verletzte gab, dass alle Medien groß darüber berichteten, sei er aus allen Wolken gefallen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er schauspielert. Er hat mir gesagt, dass seiner Meinung nach gar nichts passiert ist. Er habe nicht geschossen, die Kalaschnikow habe geklemmt, er selbst habe gar keinen Schuss gehört. Und als ich ihm gesagt habe, dass er wegen Terrorismusverdachts verhört wird, ist er völlig versteinert. Nach wie vor bleibt Ayub Kar offenbar bei seiner Version. Die Waffen, die er im Talis benutzt hat, seien gar nicht von ihm. Er habe die Waffen in einem Park in der Nähe des Brüsseler Midi-Bahnhofs gefunden und mitgenommen. Er brauchte Geld. Da hat er sich gesagt, das sind viele Leute im Talis. Wenn ich die ausraube, dann komme ich zu viel Geld. Also ist er in den Zug gestiegen. Danach wollte er, behauptet er zumindest, eine Scheibe zerschießen und durch das Fenster aus dem fahrenden Zug springen, um zu entkommen. Die Ermittler der Antiterrorbehörde, die ihn derzeit vernehmen, scheinen dieser Version jedoch wenig Glauben zu schenken. Vor allem, weil Ayub Kar in der Vergangenheit Kontakt zur radikal-islamischen Bewegung in Spanien hatte und dem französischen Geheimdienst als gefährlich gemeldet worden war. Die Schüsse haben nun dazu geführt, dass Sicherheitskräfte in Talis-Schnellzügen patrouillieren. Allerdings wird offenbar nicht darüber nachgedacht, künftig das Gepäck der Passagiere zu kontrollieren, bevor sie in den Zug einsteigen. Guillaume Pepy, der Chef der französischen Bahngesellschaft SNCF, sagte dem Journal du Dimanche: Wenn wir die gleichen Kontrollen wie an den Flughäfen für die Schnellzüge einführen müssten, würde das für uns einen 20-mal höheren Aufwand bedeuten. Das sehe ich derzeit nicht.